Aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas gaben jüngst die Friedens- und Einheitspartei Russlands und der Verlag Songate in der bangladeschischen Stadt Dhaka die unvergänglichen klassischen Werke des verehrten Genossen Kim Jong-un »Kämpfen wir tatkräftig« unter dem hocherhobenen Sonnenbanner zum endgültigen Sieg und selbstloser Dienst an den Volksmassen die Existenzweise der Partei der Arbeit Koreas und die Quelle ihrer unbesiegbaren Kraft jeweils in Broschüre heraus. Aus gleichem Anlass stellte jüngst die Gesellschaft für die Förderung der Beziehungen zwischen Österreich und der DVJK ins Internet sein unvergängliches klassisches Werk »Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar«.